In Zusammenhang damit, dass die USA auf der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums die auf die Selbstverteidigung gerichteten nuklearen Abschreckungsmittel der DVRK problematisierten und heimtückisch versuchten, die Verantwortung für die Zuspitzung der Lage auf der Koreanschalbinsel auf die DVRK abzuwälzen, gab ein Sprecher des DVRK-Außenministeriums Antworten auf die Fragen des Reporters der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Darüber berichteten am 28. und 29. Juli die Nachrichtenagentur Xinhua, die Homepage Xinwenwang von China, die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die japanische Kyodo und die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo.